mich leise raus. Auf dem Gang lass ich das Licht aus, denn ich kenn mich darin aus. Und ich taste mich die Wand lang, Schritt für Schritt, der Weg ist weit. Und ich muss mich doch beeilen, denn es bleibt nur wenig Zeit. 20 Minuten ist eine furchtbar kurze Zeit. 20 Minuten und der Weg ist noch so weit. 20 Minuten und ich hoffe, ich schaffe es noch. 20 Minuten braucht ein Jack zum Wasserloch. Langsam werde ich auch munter und die Nacht bekommt Gestalt. Sehe meine Hand vor Augen, draußen rauscht der Blätterwald. Nächstes Jahr schalt ich die Heizung schon im frühen Juli ein. Denn ich find es ziemlich frustig, eigentlich sogar arschkalt. 20 Minuten ist eine furchtbar kurze Zeit. 20 Minuten und der Weg ist noch so weit. 20 Minuten und ich hoffe, ich schaff es noch. 20 Minuten braucht ein Jack zum Wasserloch. 20 Minuten ist eine furchtbar kurze Zeit. 20 Minuten und der Weg ist noch so weit. 20 Minuten und ich hoffe, ich schaff es noch. 20 Minuten braucht ein Jack zum Wasser.